mir Urlaub gab, fuhr ich in die Stadt. Weil ich doch dort ein Mädel hab, das auf mich gewartet hat. Wir gingen spazieren, als der Abend kam. Und dann geschah es, dass ich in den Arm sie nahm. Das war schön, so schön, das war schön, so schön. Nur der liebe alte Mond hat es gesehen. Und im Grase lag eine Grille, und da hab ich meinen Schatz geküsst. Und im Walde war alles stille, und sie fragte mich, ob das die Liebe ist. Dass sie scheiden musste, war des Schindlers Wille. Doch beim Abschied fuhr ich treu ihr von Tod. Und im Grase sang eine Grille, und es kam mir wie ein Lied von Liebe vor. Und im Grase sang eine Grille, und es kam mir wie ein Lied von Liebe vor. Scheiden musste, war das Schicksalswille. Doch beim Abschied schwur ich Treue ihr von Tor. Und im Grase sang eine Grille, und es kam mir wie ein Lied von Liebe vor. Und im Grase sang eine Grille, und es kam mir wie ein Lied von Liebe vor. Und im Grase sang eine Grille, und es kam mir wie ein Lied von Liebe vor.